kann rennen so viel, wie ich will. Doch die Zeit steht für uns nicht mehr still. Ich eile ihr nur hinterher. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Wenn ich wüsste, wohin das hier führt, kriege ich nur meine Gefühle sortiert. Ich weiß überhaupt nichts von dir. Und doch wirst du jeden Gedanken von mir. Ich bin so viel gereist, hab so viel gesehen. Doch du zeigst mir eine ganz neue Welt. Du hast mein Leben auf den Kopf gestellt. Doch eine Frage steckt tief in mir drin. Bleibst du auch bei mir, wenn du siehst, wer ich wirklich bin? Meine Welt ist anders, anders als deine. Man ist umgeben von Schönheit, die man hier nicht kennt. Keiner betrügt dich oder lässt dich alleine. Dort lebt man für ewig in dem Moment. Ich hab sowas noch nie gespürt. Ich kann tun, was ich will. Zeit still. Ich kann rennen so viel, wie ich will, doch die Zeit steht für uns nicht mehr still. Ich eile ihr nur hinterher. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Wenn ich wüsste, wohin das hier führt, lässt sich allein nur meine Gefühle sortiert. Ich weiß überhaupt nichts von dir. Und doch fühlst du jeden Gedanken von mir. Ich hab so viel gereist, hab so viel gesehen. Noch nie. Doch du zeigst mir eine ganz neue Welt. Du hast mein Leben auf den Kopf gestellt. Doch eine Frage steckt tief in mir drin. Bleibst du auch bei mir, wenn du siehst, wer ich wirklich bin? Das schönste Wunder bist du.